Kundgabe 701. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.12.1938. Ungläubige. Voraussage. Außergewöhnliches Zeichen. Und es mehren sich die Ungläubigen. Sie suchen nicht mehr ihren Retter aus der Not im Gebet. Sie versäumen, ihm Liebe und Ehre zu geben und wandeln durch das Erdenleben dahin, uneingedenk ihres Schöpfers. Diese Loslösung von Gott aber zieht das Ärgste nach sich. Es kann ein reiner Geist wohl der Welt verborgen bleiben, auf undenkliche Zeiten hinaus. Doch so er sich sichtbar äußert, dann ist dies unumgänglich notwendig. In die Materie verkörpert, ward sein Wandeln auf Erden den Menschen ein Zeichen seiner Liebe, als die Menschheit zu sehr in den Banden der Finsternis schmachtete. Nun aber lehnet sich die Menschheit gleicherweise auf gegen die ewige Gottheit, nicht achtend seines Willens, und ist nur fortgesetzt tätig, die Entfernung zwischen dem Schöpfer und sich zu vergrößern. Es muss ein solches Vorhaben verhindert werden, auf dass der Zusammenbruch, der geistige Verfall, verhindert werde zur Rettung derer, die nicht gänzlich in dunkelster Nacht sind. Doch die Liebe des Vaters aller Geschöpfe ist ewig und langmütig. Sein Wille ist nicht Verderben und Strafe, sondern Errettung aus tiefster Not. Das kommende Strafgericht wird Zeugnis sein, wie unendlich barmherzig das Walten der ewigen Gottheit ist und wie allen noch in letzter Stunde der Weg zur Umkehr nahegelegt wird und wie eines jeden Willen die Änderung seines Schicksals bewirken kann. Denn Gott suchet nimmermehr das Kind dem Untergang preiszugeben, sondern es mit allen Mitteln zur Selbsterkenntnis zu leiten, die gleichbedeutend ist mit Aufstieg. In seiner grenzenlosen Erbarmung möchte er an sich ziehen, was nun in der Entfernung von ihm verharrt. Er hat wohlweislich der kommenden Zeit die größten Anzeichen vorangehen lassen und wird dies in verstärktem Maß noch tun, um alle aufmerken zu lassen auf ein außergewöhnliches Ereignis. Und wer sich dieser Zeichen bewusst ist, wird darin das Walten der Gottheit erkennen. Die größte Gefahr für euch Menschen besteht darin, dass ihr euch stark wähnet und doch nicht das Geringste aufzuhalten imstande seid, was der Vater über euch sendet zum Zeichen seiner Macht. Gehet in euch und erkennet eure Schwäche, und ihr werdet im gleichen Maß stärker werden im Geist. Ihr werdet erkennen das geistige Wirken der Jetztzeit. Ihr werdet die Vertreter Gottes, die Verkünder des Lichtes erkennen, und es wird euch dies ein Trost sein in der kommenden Zeit. Euer eigener Wille wird ausschlaggebend sein, wie weit ihr vorbereitet seid, wenn der Herr sichtbar in Erscheinung tritt. Und ihr werdet ihn erkennen, so es an der Zeit ist. Er wird sich zu erkennen geben dem, der ihn im Geist suchen wird. Und jegliche Materie wird seinem Licht weichen. Nur der Geist wird schauen und erkennen. Und ihr, die ihr diese Zeit bewusst erwartet, euch wird der Herr seine Gnade schenken, dass er mitten unter euch weilet und eure Herzen stärket durch seine Gegenwart. Amen.